Andacht vom 8.12.2021, Reinhard Hirtler. Zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Martha und Maria. Meine Aufmerksamkeit wurde heute früh auf eine sehr bekannte Stelle in der Bibel gelenkt. Ich las es in der Passion-Übersetzung und in meiner King-James-Bibel. Diese kleine Geschichte bietet uns so viele Lektionen, die wir lernen können. Es ist die Geschichte von Maria und Martha. Eines Tages predigte ich auf einer Konferenz und ein Prediger dort sagte tatsächlich, dass es bei den Menschen einen Martha-Typ und einen Maria-Typ gibt. Wenn du ein Martha-Typ bist und nur arbeitest und tust und dann die anderen tadelst, dann bist du nie zufrieden. Wenn du ein Maria-Typ bist und nur da sitzt und zuhörst, ist das auch nichts. Wenn Gott das so geschaffen hätte, wäre eine Menge Leute ziemlich frustriert, denn Martha war ja nicht glücklich darüber, in ihrem Haus zu dienen. Es geht in dieser Geschichte nicht um zwei Menschentypen, es geht um zwei Herzenshaltungen. Auf dieser Konferenz kam eine Frau zu mir, sie war glücklich und sie sagte, »Nun weiß ich endlich, dass ich der Martha-Typ bin.« Unglücklicherweise hat diese Martha-Mentalität ihr gesamtes Leben zerstört. Ihr Leben, ihren Dienst, ihre Familie. Gott möchte nicht, dass du eine Martha oder eine Maria bist. Das ist nicht sein Wille. Weißt du, wir sind oft am Tun und Machen und das dient dazu, unser Herz zu verändern. Und dann gibt's Zeiten, wo du nur sitzt und betest. Auch das ist wichtig. Es gibt eine Zeit für alles, eine Zeit zu dienen und eine Zeit dafür, bei Jesus zu sitzen. So steht's in der Bibel. Das heißt, dass Martha diente, war ja nicht verkehrt. Wenn das in sich falsch wäre, hätte Jesus dann das gesagt, was immer ihr jemandem tut, das tut ihr mir. Dann hätte Jesus auch nicht über eine Belohnung gesprochen, wenn man ihm dient. Das Problem war, dass Martha das Falsche zur falschen Zeit tat. Es gibt eine Zeit dafür, zu Jesu Füßen zu sitzen und eine Zeit, etwas zu tun. Das müssen wir lernen. Martha hat nicht kapiert, dass jetzt die Zeit war, ihm zuzuhören. Er hatte sie ja nicht mal um etwas zu essen gebeten. Jesus kam in ein Dorf, eine Frau namens Martha nahm ihn auf, das steht in Lukas 10, Abvers 38. Martha hatte Jesus also in ihr Haus eingeladen. Jesus hatte sich nicht eingeladen. Als sie ihn einlud, denke ich, dass ihr auch klar war, dass sie ihn bewirten musste. Das ist eine sehr natürliche Sache. Aber jetzt dachte Martha auf eine sehr natürliche Weise. Sie verstand nicht, dass Jesus gekommen war, um zu lehren. Als ich das erkannte, stellte ich auch fest, dass da doch alles richtig lief. Denk darüber nach. Wenn man in der jüdischen Kultur jemanden in sein Haus einlud, meist luden die Frauen ein, auch Männer, dann kann sie ihm nicht nur einen Sitzplatz anbieten. Es war normal, dass sie ihm etwas zu essen anbot. Aber Jesus kam, um zu lehren, nicht um zu essen. Er wollte sein Herz teilen. Jesus kam auch in Häuser, um mit den Leuten zu essen, aber zu Martha kam er, um zu lehren. Martha verpasste Jesus, weil sie ein Essen zubereitete. Sie erkannte nicht, worum es wirklich ging. Ich leite einen Dienst, der wächst. Ich habe gestern viel gearbeitet, auch fürs Mentoring und für Brasilien Kids Care. Ich sprach mit meinen Mitarbeitern und redete davon, dass alles sich beschleunigt. Wir unterhielten uns. Ich wies immer wieder darauf hin. Hört auf, im Natürlichen zu denken. Wir sind keine Organisation, die weltlich Kinder von der Straße holt. Dieser Dienst kam aus dem Herzen Gottes. Wenn wir also im Natürlichen handeln, können wir an dem vorbeilaufen, was Jesus auf dem Herzen hat. Ich habe gelernt, es gibt Momente, wo Jesus einem etwas zeigt. Das ist weg, wenn man es nicht gleich ergreift. Wir müssen lernen, sehr feinfühlig zu sein für das, was Jesus genau in diesem Moment tun will. Wenn wir auf etwas schauen, was aus unserer Sicht ein Problem ist, was wäre unsere erste Reaktion? Lasst uns das Problem lösen. Rein geschichtlich hat Maria kulturell und im Natürlichen falsch gehandelt. Eine Frau kann nicht einen Gast hereinbitten und sich zu ihm setzen. Deshalb beschwerte sich Martha. Aber Jesus sagte, es gibt eine Zeit für dies und eine Zeit für jenes. Martha sah Jesus nur im Natürlichen, deshalb handelte sie natürlich. Sie hat dadurch etwas sehr Wertvolles verpasst. Wenn wir uns diese Frage stellten, was Jesus gerade von uns möchte, wäre unser Leben viel friedlicher. Wenn Martha nachgedacht hätte, ich habe ihn eingeladen, nun muss ich für ihn sorgen, aber will er überhaupt etwas essen? Dann hätte sie sich viel Frust und Stress gespart und Jesu Lehre nicht versäumt. Jesus hatte kein Problem damit, seine Kultur zu konfrontieren, denn in der jüdischen Kultur war es sehr normal, dass ein Mensch, der zu Besuch kommt, bedient wird. Ich lese Vers 40 in der Passion-Übersetzung. Aber Martha war gestresst mit der Erledigung ihrer zahlreichen Hausarbeiten, was sie den Gästen zubereitete. Deshalb unterbrach sie Jesus und sagte, »Herr, denkst du nicht, dass es ungerecht ist, dass meine Schwester mich all die Arbeit alleine machen lässt? Du solltest ihr befehlen, dass sie aufsteht und mir hilft.« Martha unterbrach Jesus. Stell dir vor, er lehrte gerade. Überleg dir, wenn der Pastor am Sonntag in der Kirche predigt und du unterbrichst ihn, weil es dich stresst. So etwas geschieht immer, wenn wir im Natürlichen leben. Dann ist dein Anliegen wichtiger als die Offenbarung Jesu. Soll Jesus seine Offenbarung unterbrechen, um dein Problem zu lösen? Das wird er nicht tun. Von ihrer Kultur her hatte Martha recht, aber Jesus setzte eine klare Priorität. Maria tut das Richtige. Ich glaube, dass Jesus aus unterschiedlichen Gründen so antwortete. Er sagte Martha klar, dass sie falsch lag. Ich liebe es, wie Jesus die Menschen korrigiert. Er sprach nicht freundlich und nett zu Martha, damit sie sich gut fühlt. Er sagte einfach, du liegst falsch, Maria hat recht. Was? Jesus wusste einfach in diesem Moment, ich brauche kein Essen, du brauchst Nahrung. Er sagte ja auch, meine Speise ist, den Willen des Vaters zu tun. Wenn du nicht lernst, die Momente mit Jesus zu nutzen, wirst du die Offenbarung verpassen und du hast keine Nahrung. Und dann nerven dich deine Geschwister, du ärgerst dich über sie. Was mich heute bewegte, war dieser Gedanke. Martha lud Jesus ein und dann beschwerte sie sich über die Arbeit. Maria hatte ihn nicht eingeladen. Das geschieht bei religiösen Menschen so oft. Sie ärgern sich über Menschen, die da sitzen und Jesus genießen. Die Geschichte von den beiden Brüdern ist das beste Beispiel dafür. Der ältere Bruder beschwerte sich beim Vater, doch der Vater korrigierte ihn. Dein Bruder hat recht, du liegst falsch. Das musst du in deinem Herzen klarkriegen. Du musst aufmerksam sein, wann was dran ist. Jesus sprach nie schlecht über das Dienen. aber in diesem Moment war Zuhören dran. Die Bibel ist voller Beweise dafür, dass wir leben, um ihm zu dienen. Doch was der Herr hier wollte, war, dass sich alle zu ihm hersetzen und zuhören, weil er ihnen diente. Wir dienen Jesus am besten, wenn wir gelernt haben, zu seinen Füßen zu sitzen. Menschen, die nicht gelernt haben, zu Jesu Füßen zu sitzen, sind schlechte Diener. Sie haben nie Jesus im Blick. Sie sind immer gestresst. Sie kennen das Herz Jesu nicht. Die christliche Welt heutzutage ist voller solcher Leute. Ich liebe Jesus. Ich tue alles gern, was ich tue. Wir fliegen bald in die Schweiz. Wir werden bei jemandem wohnen und noch eine weitere Person mitbringen. Gerhard, meinen besten Freund aus Österreich. Ich sagte zu meinen Gastgebern: Wir kommen nicht, um euch Arbeit zu machen. Wir werden gemeinsam in einem Raum schlafen. Wir können für euch kochen oder das Geschirr spülen. Wir leben, um zu dienen. Wenn wir in der Intimität mit Jesus dienen, macht der Dienst Freude. Wenn wir es aus religiösem Denken tun, frustriert es uns. Wenn wir dieses Prinzip verstehen, werden wir anders leben. Diene ihm und sitze zu seinen Füßen. Dann wirst du auch den Menschen gut dienen. Als Martha sich über Maria beschwerte und Jesus unterbrach, um ihr Problem darzulegen, schaut, was sie sagte. Herr, denkst du nicht, dass es ungerecht ist, dass meine Schwester mich all die Arbeit alleine machen lässt? Du solltest ihr befehlen, dass sie aufsteht und mir hilft. Maria war eine Erwachsene. Martha hatte Jesus eingeladen. Martha wollte nicht ihr Problem lösen, sondern Jesus benutzen, um ihren Frust mit Maria zu klären. Religiöse Menschen machen das so. Sie haben nicht den Mut, zu bitten, dass ihnen jemand hilft. Sie beschweren sich hinten herum. Sie ärgern sich über alle, die Jesus genießen. Martha sagte: Sag ihr, sie soll mir helfen. Jesus antwortete ihr laut Beschenbibel: Martha, meine geliebte Martha, warum bist du empört und voller Sorge von all diesen Ablenkungen weggezogen? Maria hat das einzig Wichtige entdeckt, indem sie sich zu meinen Füßen setzte. Sie ist nicht abgelenkt von anderem, und ich werde ihr dieses Vorrecht nicht nehmen. Ablenkungen? Ich habe dich eingeladen. Nein, Martha, auch wenn du mich eingeladen hast, ist es jetzt nicht dran, mich zu bedienen. Lerne, die wahre geistliche Nahrung zu essen. Dann kannst du mir auch im Natürlichen dienen. Wer nicht gelernt hat, zu Jesu Füßen zu sitzen, kann anderen nicht gut dienen. Ich werde oft gefragt, was das Geheimnis meines geistlichen Lebens und Dienstes sei. Ich weiß nicht, ob es da ein Geheimnis gibt, aber ich sitze täglich stundenlang bei Jesus. Als ich jung war, traf ich eine wichtige Entscheidung. Wenn ich so spät aufstehe, dass ich keine Zeit habe, um bei Jesus zu sitzen, bevor ich in meine Arbeit gehen muss, entscheide ich mich, die Arbeit sein zu lassen und die Zeit mit Jesus zu verbringen. So habe ich zum Beispiel Zeit gespart, indem ich nicht frühstückte. Ich verbrachte die Zeit mit Jesus. Inzwischen hat sich mein Körper daran gewöhnt, kein Frühstück zu bekommen. Wenn ich nur auf meinen Dienst für ihn schaue, bin ich rasch genervt mit Jesus selbst, mit meiner Schwester, mit allen anderen. Wenn Jesus für mich die Wahrheit ist, dann kann ich ihm gut dienen. Schaut, was Jesus sagt. Du wirst von den Ablenkungen weggezogen. Denkt ganz einfach. Was Jesus Martha in diesem Moment sagte, war im Natürlichen und in ihrer Kultur falsch. Er hätte sich bedanken müssen für den Dienst, den Martha ihm tut. Sie musste Essen für mindestens 13 Leute zubereiten. Vielleicht waren sie ja hungrig. Ich kenne so viele geistliche Leiter und Pastoren auf der Welt, und ich sage euch, viele sind abgelenkt von Jesus. Vor vielen Jahren, es dürften etwa 30 Jahre sein, machte ich meine eigene Umfrage. Ich befragte Pastoren, zu denen ich reiste. Ich wollte etwas herausfinden, dazu befragte ich sie anonym. Wie viel Jesuszeit hast du täglich? Ich fragte nicht nach ihrer Zeit, die sie mit Bibellesen und Beten verbrachten, denn das kann sehr falsch sein. Das Gebet handelt nur vom Dienst, das ist keine Intimität mit Jesus. Und das Bibellesen ist nicht für sie, sondern für die Predigt am nächsten Sonntag. Ich fragte also, wie viel Zeit verbringst du mit Jesus? Und es hat nichts mit deinem Dienst zu tun. Die Frage ist, dienst du ihm, weil du denkst, du sollst das tun, oder aus der Intimität mit ihm? Was ich herausgefunden habe, fast niemand verbrachte Zeit damit, zu Füßen Jesu zu sitzen. Ich entschied mich vor über 30 Jahren, meine Priorität ist nicht, Jesus zu dienen, sondern zu seinen Füßen zu sitzen. Es ist mir egal, was mich das kostet. Schaut, was Jesus sagt. Maria wählte das Bessere, weil sie zu meinen Füßen sitzt. Sie ist nicht abgelenkt. Wenn wir nicht lernen, dass Dienen erst nach der Intimität mit Jesus kommt, werden wir sehr schnell deprimiert sein und Frust schieben. Ich erinnere mich an meine 20er Jahre. Ich arbeitete damals schon hart. Die Leute warnten mich, dass ich bald ausgebrannt sein würde. Ja, wenn ich alles, was ich getan habe, nur getan hätte, um Jesus zu dienen, wäre ich ausgebrannt. Im Urlaub, bei all den Seminaren, wenn ich nicht zuvor zu Füßen Jesus sitzen und horchen würde, was er für mich bereitet hat, zu lernen, zu hören und zu gehorchen, wissend, dass alles von ihm kommt, dann wäre mein Leben ein Chaos. Wenn ich mich aber wie Maria hinsetze und zuhöre, kann ich auch eine Martha sein ohne Frust. Setz dich hin und horche Jesus zu und dann tue, was du tun musst. Wenn du zufrieden bist, ist er es auch. Jesus genoss es offensichtlich, mit Menschen zu essen. Er wurde Säufer und Fresser genannt. Die religiösen Leute beschwerten sich, dass Jesus mit Sündern aß, nicht darüber, dass er Zeit mit Sündern verbrachte. Du darfst Jesus in dein Haus einladen, aber verbringe erst Zeit mit Jesus. Sonst kommt der Moment, wo du nur noch frustriert bist und diesen Frust auf die Menschen um dich herum und auf Jesus abwälzt. Dann aber läufst du an dem Leben vorbei, das du mit Jesus haben sollst. Sitze zu seinen Füßen, lass dir von ihm deine Identität geben und dann steh auf und diene. Erinnere dich also immer, wir müssen aufhören, im Natürlichen zu handeln. So sollen wir unser Leben nicht leben. Das bringt nur Frust. Wir sind geistliche Menschen. Wir sind die Braut und warten auf Jesus und dienen ihm. Mein letzter Gedanke, Maria hat das Bessere gewählt. Martha arbeitete, Maria saß bei Jesus. Wir müssen unsere eigene Entscheidung treffen. Ich erhalte täglich und seit Jahren solche Nachrichten. Reinhard, hilf mir, ich brauche Wegweisung. Solche Menschen wollen nicht selbst zu Füßen Jesu sitzen und auf ihn hören. Doch das ist eure eigene Aufgabe. Lasst uns eine Gemeinschaft sein, die zu seinen Füßen sitzt. Wir rennen nicht wie wild herum. Wir sitzen und hören und dann handeln wir. Danke fürs Zuhören.